ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo beim Jubiläumspodcast der ARD und des Deutschlandfunk. 100 Jahre Radiogeschichte bedeutet, Jörg Albrecht und Nora Gomringer dürfen 100 Hörspiele hören gemeinsam. Hallo lieber Jörg. Hallo Nora. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade in Münster, wo ich auch lebe, und in einem Studio des WDR und bin hier umgeben von lauter Dingen, mit denen Geräusche gemacht werden können. Toll. Eine Wand mit verschiedenen Schlössern und Türklinken, unter dem Teppichboden sind Fliesen, aber auch Dielen. Es gibt einen Schalltotenraum, noch eine Treppe, die man rauf und runter laufen kann. Also es ist hier das frühe Hörspielstudio des WDR gewesen damals, bevor das von der Produktion her nach Köln gewandert ist. Also ich sitze im Raum, der Teil der Hörspielgeschichte ist, die wir hier auch besprechen. Jörg Albrecht ist Autor und Leiter des Centers für Literature Burg Hülshoff bei Münster. Und alles im Zeichen von Annette von Droste-Hülshoff spielt sich da ab. Aber vor allem absolut zeitgenössische Literatur, Rezeption und Kontemplation. Mit niemandem würde ich lieber Hörspiele hören, weil er fachmännisch das Ganze unternimmt. Er hat sich über Hörspielrezeption und Hörspielproduktion nach 45 promoviert. Ich gebe das natürlich gerne zurück. Nora Gomringer, Lyrikerin, also Sprachkünstlerin, aber auch Sprechkünstlerin. Du performst ja wahnsinnig viel auf Bühnen und bist auch deswegen die ideale Mithörerin für diesen Podcast, weil du Hörspiele seit deiner Kindheit immer wieder gehört hast. Aber andere als die, die wir hier besprechen, also die Klassiker aus den 80er Jahren. Und wir gehen jetzt sowohl weiter zurück als auch näher an unsere Gegenwart heran in diesem Podcast. Und das tun wir zusammen mit großer Freude. Das stimmt. Und diesmal gehen wir so richtig weit zurück in der Radiohörspielgeschichte und landen bei eigentlich einem formgebenden Werk. Ja. Das heißt, Der Narr mit der Hacke ist von 1930 und eine Produktion der Reichsrundfunkgesellschaft. Geschrieben ist das Ganze von Eduard Reinacher, ein elsässisch-deutscher Lyriker, der dann aber auch schnell Hörspielautor wurde. Und Der Narr mit der Hacke ist sein erstes Stück. Er hat danach aber noch viele weitere geschrieben. Wir können sagen, dass Der Narr mit der Hacke eines der wichtigsten experimentellen Hörspiele der Weimarer Republik ist. Und sich absolut behauptet, denn eigentlich ist das ja auch eine Zeit, in der das Medium noch dazwischen schwankt und austariert, wie dokumentarisch, wie journalistisch kann man sein, kann man dieses Medium einsetzen, um darin auch Literatur mitzuteilen und zu teilen mit den Hörerinnen und Hörern. Ja. Genau, wird es eine weitere Gattung der Literatur geben? Mhm. Ja, sie heißt Hörspiel und da ist Der Narr mit der Hacke wirklich ein schönes Beispiel. Ich sage ganz kurz, worum es inhaltlich geht. Mhm. Das Ganze spielt in einem japanischen Dorf namens Fukugawa, wo die Bevölkerung versucht, sich einen Weg über einen Felspass zu ebnen. Und auf einmal tritt wie aus dem Nichts ein Mönch auf namens Doin, der ihnen helfen will. Und im Scherz sagt man ihm, dass er doch einen Weg durch diesen Granitberg bohren müsse, und er tut das dann auch. Er nimmt eine Hacke und sagt, ich will ein Narr heißen, bis sich der Granitberg meiner Hacke unterworfen hat. Das tut er alles, und wir lernen dann auch, dass es eine Bürde gibt oder eine Geschichte. Also er hat sich eigentlich diese Aufgabe selbst auferlegt, letztlich um Buße zu tun. Ja, genau. Ja. Und war auch kein Mönch in seiner Vergangenheit, sondern ein Samurai. Und sagt dann irgendwann, er will die Hacke wie ein Ritterschwert führen. Ganz am Ende taucht noch ein anderer Samurai auf. Ich glaube, das können wir spoilern. Und dessen Schwert wird dann auch quasi zur Hacke. Also nicht Schwerter zu Pflugscharen, sondern Schwerter zu Hacken, könnten wir sagen. Ja, und wie fandest du es beim Hören? Also ich fand das auch eindrücklich, dass diese Hacke ständig zu hören ist. Denn 40 Jahre hackt er sich da durch diesen Stein. Und wir werden nicht sagen, ob da ein Ende in Sicht ist am Ende, sondern diese Geräuschebene plus der Wahrnehmung, dass das ein offensichtlich riesiges Live-Ensemble gewesen sein muss, mit dem das aufgenommen wurde, kommt bewusst ins Hören hinein. Ja, vielleicht können wir ganz kurz überhaupt diese sanfte musikalische Komposition auch gutieren und eben über auch diesen Witz der Geräusche. Also ein Goldtaler ist eine Triangel, Schnarchen ist ein Kontrabass und dann so ein Metallstück ist diese Hacke, und das rhythmisiert das Stück. Überhaupt sind es viele ja, Choräle, die auch mit drin sind. Also mal Gesänge und Sprechen wechseln sich ab. Also es hat was schon stark Rhythmisches. Und es hat auch so eine märchenhafte, allegorische Art in der gesamten Erzählung. Manchmal hatte ich so ein Bild von einem alten Puppenspiel auch. Mhm. Und muss aber ehrlich sagen, dass es mich beim Hören richtig herausgefordert hat. Man kann es nicht so nebenher hören. Technisch, weil, ne? Ja. Ja. Man muss wirklich eine gute Anlage haben und spitze Ohren. Ja, also die Qualität ist deswegen nicht optimal, weil eben damals auf Wachsplatten aufgenommen wurde und wir das natürlich heute hören. Also das Material beziehungsweise dann die Digitalisierung davon rettet das auch nicht. Ich fand es trotzdem wirklich schön, amüsant und konnte mich gut in diese Geschichte reinbegeben. Das Stück wurde wirklich auch 100-fach gesendet und später auch nochmal 9 produziert und ist ein ganz fester Bestandteil des Repertoires. Von daher tauchen wir jetzt wirklich in ein Stück ein, das die Geschichte mitgeschrieben hat. Hörarchäologie. Ton ab. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir bringen jetzt das Hörspiel Der Narr mit der Hacke von Eduard Reinacher. Der Verfasser fand den Stoff zu diesem Hörspiel, als in der Bahnhofswirtschaft von Chur, auf seinen Zug wartend, einen Pack illustrierte Zeitungen durchblätterte. Unser bescheidenes Stück spielt in vormoderner Zeit in Japan, in einem ganz entlegenen Dörfchen. Es heißt Fukugawa. Das Dorf Fukugawa ist durch einen gewaltigen Granitberg von der Außenwelt abgeschlossen. Nur ein sehr gefährlicher Fußpfad führt an schroffen Abstürzen hin, zu deren Füßen das gefräßige Meer lauert. Weh dem, dessen Fuß hier gleitet. Aber trotz der Gefahr, selbst jetzt, wo Nacht schon über dem rauen Berg und über dem sanften Dörfchen dunkelt, hört man Gesang von armen Lastträgern, die den furchtbaren Weg noch unter den Füßen haben. Noch warm einzuholen. Der läuft doch nicht weg, aber kalt wird er, sagt der Jakuren. Da, seht nur, wie er die Beine wirft. Darauf muss ich etwas sehen. Jakurens Braut heißt Abendreis, lässt er warten, wird sie kalt. Weiter, Kameraden! euch über den Fels. Ich hörte schreien. Unser Kamerad Jakuren ist hinabgestürzt. Sucht mit mir nach ihm. Helft ihm. Herr Mönch, ihm ist nicht zu helfen. Wessen Fuß auf diesem Pfad gleitet, dem hilft niemand. Ich hörte seine Glieder brechen und seinen Leib drunten in die Meerwellen klatschen. Ihr alle hört uns. Jakuren ist tot. Wer weiß, wo der bereits wiedergeboren ist. Mich jammert der Tote. Er dauerte auch uns, solange er stürzte, solange wir dachten, er weiß und fühlt das Entsetzen. Aber von bösen Pfaden abstürzen ist das Wagnis des Lastträgers. Daran ändert ihr nichts, Herr Mönch. Ihr müsstet uns denn einen Weg durch den Berg bohren. Mann, du sagst es. Was sage ich? Der Mönch Doin wird euch einen Weg durch den Granitberg bohren. Auf, weiter des Wegs. Heißen, bis der Granitberg sich meiner Hacke unterworfen hat und ihr euer Weg wie durch seine Eingeweide hinsinkt. Glück auf, Herr Hackelnarr! Mond scheint nun, das Dorf Fukugawa schläft. Auch der Bauer Yahi schnarcht in seiner Hütte. Kein Räuber? Da! Ich bringe Gold! Ich kenne den Klang. Und was willst du für das Springsel holen, Herr Gelbkutt? Eine spitze Hacke! Die habe ich. Hier greife ich sie im Dunkeln. Ich hänge nicht an ihr. Kannst sie haben. Da! Ich danke dir! Yahi! Kennt ihr mich denn? Fort ist er. Was ist, Vater? Nichts. Ein Gespenst war da. Und sagte, du solltest schlafen, es will dir sonst die Augen auskratzen. Ich schlafe ja. Nur du rumorst immer. Nicht? Ich schnarche wie zwei Hamster. Immer hat er recht. Es wird morgen. Die Nachbarn Ika und Samba kommen als Erste aus ihren Häusern. Hey, Nachbar Ika, Samba, was ist denn bei euch los? Wieso? Das hörst du doch selbst. Ich? Ach so, da pocht sowas. Aber bei uns ist das doch nicht. Wir pochen nie so. Wenn bei uns gepocht wird, dann pocht das ganz anders. Da brate mir einen Storch. Ja, wo kommt denn das dann sonst her? Oh, sieh mal! Dort drüben. Wo drüben? Da steht doch sowas wie ein Männchen und hackt auf den Granitberg los. Da schupp, schupp, schmeißt die Arme. Und pink, pink, pink, pink tut's. Weiß Gott, das ist aber komisch. Wie so ein Äffchen. Jetzt kommt der Schulze Inuichi dazu und nach finden sich die Dorfbewohner ein, Kioden, Bakin, Saohichi, Yashirobi, Kidahashi. Was lacht denn ihr zwei, wenn ihr betrunken werdet? Ich, Inuichi, als Schulze des Ortes sage, früher betrank man sich nicht am frühen Morgen. Man darf doch mal lachen. Deswegen ist man doch nicht gleich betrunken. Indessengleichen frage ich euch als obrigkeitlich, warum ihr lacht. Seht einmal da hinüber, meinem Finger nahe. Dann lacht ihr gleich alle zusammen mit. Ja, was ist denn das? Wie ein Rosskäfer, der sich mit einer Riesenkröte hat. Ping, ping, ping, ping. Ach, dieses ist ein Vorgang ohne Vorgang. Ich muss als Obrigkeit dort selbst gleich hin. Ja, das ist bewaffnet euch und begleitet mich. Jetzt kommen auch noch die Weibsleute. Schreit doch nicht alle durcheinander. Was gibt euch? Aufruhr, Rat! Unsinn! Das ist die Expedition gegen den Rosskäfer! tausend Streiche. Und schon zwei Schrumpfen im Granit. Die Arbeit rückt voran. Es lohnt sich. Pfad meiden könnt, der so vieler armer Menschen Todesweg war. Er will den Granitberg durchhacken! Gute Leute, jetzt lacht ihr. Wenn der Weg gebrochen ist, werdet ihr den himmlischen danken. Früher ist hier nicht gehackt worden. Vorlaute Weiber, nach Hause mit euch. Na, wir dürfen doch zusehen. Hier wird nicht zugesehen. Und hier wird auch nicht gehackt. Und das der Obrigkeit. Na, wenn der geistliche Herr aber hacken will, das tut doch keinem was, wenn der Herr Mönch hackt. Schweige! Und ich, Frau Ionici, als Schulzin sage, es ist ein Verdienst für das ganze Dorf. Wenn der Herr Mönch hacken, ja, da können wir alle geistlich von zehren. Und der Herr Mönch ist ein feiner Herr, sage ich. Und er hackt hier, so viel er mag, sage ich. Und Ihr Mikado hat es nicht genehmigt, sage ich. Aber ich genehmige es. Und ich bin zwischen dir und dem Mikado. Na, so hacke er. Bis der Boden sich spaltet. Aber ich will nichts davon gewusst haben, wenn die Kommission kommt. Ihr dürft also heimlich weiterhacken, Herr Mönch. Ich danke für die gütige Erlaubnis. Und an einer Suppe manchmal soll es nicht fehlen. Und an einem Reisgemüse auch nicht. Danke. Na, dann haben die Obrigkeiten ja gesprochen. Dann können wir ja nach Hause gehen. Obrigkeit oder nicht, ich sage, etwas Verrückteres ist mir noch nicht vorgekommen. Wir vielleicht. Auch ein schöner Mann ist der Herr Mönch. Führt die Hacke wie ein Ritterschwert, das sag ich. Ein heiliger Mann. Ach, ist das schön. Hören Sie, meine Damen und Herren. Ping, ping, ping. Ping. So geht es nun Stunde für Stunde, Tag für Tag. Der Mönch Duin ist der fleißigste Musikant, den die Gegend je sah. Alle Stimmen und Instrumente der Natur begleitet er mit den gleichen Takten seiner Hacke. Selbst das Geschrei böser Buben kann ihn nicht irren. Halt! Duckt euch! Da ist er! Hey! Heuschrecker, Mann! Er kratzt Silbersaft! Den will er ins Moor sehen! Hackener! Guck her! Ich hacke auf! Dann hört er auf beiden Seiten das Gras wachsen. Achtung, Hackelnadel, da fliegt was. Jahren achtet niemand mehr auf den hackenden Mönch. Nach 5 Jahren ist er schon in der Höhle verschwunden, die er in den Berg gehackt hat. Man sieht ihn nur noch, wenn er den Schutt in aufgeschürzter Kutte herausträgt und im Umkreis des Höhleneinganges ausleert. Bei so selbstloser, so schwerer, so friedsamer Arbeit sollte wohl der Mönch Duin derjenige im ganzen Lande sein, der nachts am besten schläft, mag auch das Lager, das er sich in seiner Höhle schichtete, elend sein. Aber dem ist nicht so, denn hinter der stummen Gebetsmaske des Mönches Duin ist ein Geheimnis, wie mit Ketten versperrt, ein quälendes Geheimnis, das den Menschen treibt und hetzt, und das manchmal mit Urgewalt aus ihm hervorbricht. Schlaf! Schlaf! Hab ich dich nicht verdient, süße Ruh. Nur auf 2 Stunden oder 3 hab ich nicht den schmerzenden Leib dem Lager entrissen. Vor Tau und Tag hab ich nicht den Werk der Buße gefrönt. Gehackt! Gehackt, bis ich schwindelnd wurde und über dem Splutterhaufen niederbrach. Das Gesicht und Hände, die von Messern zerschnitten wurden. Aber ich stemmte mich auf aus dem Blut und hackte, pick, pick, pick, pick, bis in die Nacht. Warum kommst du nicht? Schlaf. Ich habe das Werk der Buße getan, über den Tag aller anderen Menschen hinaus. Warum kommst du nicht? Schlaf. Sei barmherzig. Komm. Und lass mich ein wenig. Ein wenig. Vergessen. Thank you. Stein. Was gibt's? Komm mit. Wer bist du? Ich bin dein Traumgeist. Ich bin dein böses Gewissen. Schone mich! Wenn du meine Hölle ausgekostet haben wirst, werde ich dich schonen. Jetzt aber komm. Wohin? Komm ins Haus des Fürsten Oshoji. Was willst du, Schrecklicher? Was soll der Mönch im Hause des Fürsten? Der Mönch Doin soll den Fürsten Oshoji in seinem Ehrensaale ermorden. Ich will nicht! Hast du den Fürsten nicht gemordet im Ehrensaal an einem festlichen Abend mit deinem Dolch? Hast du nicht? Ich habe. Also komm mit, morde für und für und triff mein eigenes Herz. Auf, Samurai Doin, auf! Erinnere dich, du bist beleidigt vom Fürsten Oshoji. Deine Ehre ist krank geworden durch sein giftiges Wort. Ehre will Rache, Blut! Fort, fort des Weges zum Fürstensaale. Hörst du nicht das Tollen des Maskenfestes? Die Gelegenheit ist gut. Das ganze Haus ist wie trunken. Die Wächter achten nicht auf dich, wenn du dich einschleichst. Toll ist diese Nacht und schon bist du im Saale. Die Masken wimmeln und dort steht der Fürst. Endlich an der Pracht der Gewänder und an der Hoheit der Gestalt. Ich will ihn nicht kennen. Gib mir meine Hacke. Ja, aber jetzt nicht mit der Hacke, Samurai Doin, sondern mit dem Dolche. Denn du hast gemordet und du musst morden, Nacht für Nacht, bis die Sünde in sich erstickt. Du musst. Also, hier. Mit dem Dolche. Kriechen beschämt in ihre Höhlen. geblendet vom Glanz eurer adlerhaften Hoheit. Wenn ihr der ehrwürdigste Blumenteufel so singe. Aber was soll ich singen, das würdig wäre, hier vernommen zu werden? Singe, wozu dich der Geist treibt. So will ich die Feigheit des Samurai Doin singen. Denn ihr, erlaubter Herr, habt es diesem Doin selbst zu sagen geruht. Ihr erinnert euch auf eurem letzten Feste in dieser Halle, dass er ein Feigling ist. Dieser Doin ist ausnehmend feige und tölpisch. Ich habe es gesagt und sage es wieder. Aber was ist daran zu singen? Doch wie du willst, Blumenteufel. Da ich das Unglück habe, eurer Hoheit mit meinem Thema zu missfallen, so wähle ich untertänigst ein anderes. Ich singe das kleine Grillenlied, das ein Meister der Vorzeit für Stümper meiner Art zum allgemeinen Spaß ersonnen hat. Herr Teufel, ich glaube, du machst dich über uns lustig. Aber singe denn das Lied von der Grille? Grille singt mit sägenden Beinchen, Lärchen mit Zwitscherhorn. Ich mit Eisen! Was ist geworden? Halt mit den Blumenteufel! Doin! Bin ich! Ein Schimpfwort! Eine Rache! Lacht Licht aus die Welt! Zu unseren Hengsten! Doin! Mönch Doin! Der Fürst liegt und blutet. Stich noch einmal! Ich ins Genick! Stich! Stich! Meine Hacke! Und so 40 Jahre lang. Er hackt, er schleppt Schutt vor den Ausgang, er sinkt nieder zum kurzen Schlaf und wird allnächtlich von demselben fürchterlichen Traum wieder aufgejagt. Nach 40 Jahren vor Sambas Hütte. Seit 40 Jahren, der sich in der Gegend blicken lässt. Aber der da ist kein Heiliger. Er wird wohl stürzen. Rutscht das Pferd nicht? Nein, das sah nur so aus. Sonst läge er schon drunten. Aber was nicht ist, kann auch werden. Jetzt kommt er an die Stelle, die bei den Lastträgern der ölige Spiegel heißt. Wenn er die zwingt... Ein Steinbold! Schrecklich! Und gewonnen ist's. Als ob er vom Himmel käme. ist eine Erlösung. Wieder? Alle Nachbarn sagen zu und wir glauben allein zu sein. Das macht jeden Verschluck den Atem. Ihr Leute, dies ist das Dorf Fukugawa. Ich bin der Schulze Samba. Ihr habt heute den gefährlichsten Ritt eures Lebens getan, Herr Ritter. Ihr wart am Rande des Todes. Mag sein. Der Gaul hatte die Mühe. Da habt ihr recht. Heißt einen Burschen das Pferd auf- und abführen und bringt mir einen Bissen zu essen. Gewiss. Sambachen, mein Sohn, nimm das Tier am Zügel und führe es höflich hin und her. Schwatze ihm aber nicht die Ohren voll. Und ihr, Herr, geruht meine Hütte zu betreten. Bringt mir lieber etwas heraus, ich möchte im Freien bleiben. Wie ihr wollt. Frau, bringe her, was Gutes da ist. Aber was drängen sich die Leute so um uns? Weil ihr seit 40 Jahren der erste Fremde seid, den wir zu sehen bekommen, Herr. Seit 40 Jahren? Ja, jener damals, jetzt ihr beide ganz unerwartet. Nur, dass ihr kaum so lange bei uns bleiben werdet wie er. Denn er ist noch bei uns, der heilige Mönch Doin. Doin? Ja, so heißt er. Und er wird mit diesem Namen in die Liste der Heiligen kommen, sage ich. Denn was tut er die ganzen 40 Jahre her? Dort drüben hackt er in Berge und er will weiterhacken, bis er auf der anderen Seite herauskommt und uns einen Weg gehackt hat, dass wir uns künftig den schrecklichen Pfad ersparen können, auf dem ihr vorhin geritten seid, Herr Ritter. Doin heißt er. Vor 40 Jahren kam er dort. In der Berghöhle ist er! Und hackt. Und unser Dorf hat da auch einen Verdienst dran. Denn warum? Wir dulden und beschützen ihn. So, hier wurde, Herr Ritter, hier ist Tee, hier Reis und hier ist Fisch. Behaltet alles, gute Frau. Da, Geld. Du da, führe mir das Pferd nach zur Höhle. Was er so eilig an der Höhle zu suchen hat. Führe ihm den Gaul nach, Sambachen, aber vorsichtig, Herr Ritter! Fort ist er, wie eine Hummel. Als Inuichi noch unser Schulze war und ich ein junger Kerl, konnte ich's auch so. Aber was will er so hitzig in der Höhle? Ich will den Dorfmann aufbieten und nachgehen. Hey, Nachbar! Während Samba seine Treuen sammelt, hören wir, was im Inneren des Granitberges vor sich geht. Hey! Hey! Es ist sehr dunkel hier. Ich höre etwas, als ob hier irgendwer mit festen, gleichmäßigen Schritten auf eisernen Schuhen ginge. Hey! Hey! Ich habe mich im Dunkeln verirrt. Ist jemand in dieser dunklen Höhle? Ich! Bin hier. Der Rufer, gehe vorsichtig, damit er sich nicht am rauen Felsen schürfe. Er blicke zurück, so wird er das Licht des Höhleneingangs sehen und wieder Richtung gewinnen. In der Tat, dort ganz ferne sehe ich dich. Schnurgerade ist die Gehhöhle durch den Stein gehauen. Darum sieht man den Eingang von jeder Tiefe aus. Es sei aber dem Rufer gesagt, dass hier noch kein Ausgang der Höhle ist, sondern der Rufer wird seinen Fuß zurückbequemen müssen, damit er wieder an den Tag kommt. Seid ihr durch? Ich bin der Mönch, Duin, der die Hacke führt. Es grüßt den Mönch, Duin, der Ritter Akizuka. Den Ritter Akizuka grüßt Duin, der Mönch. Wird der Mönch, Duin, dem Ritter Akizuka eine Frage beantworten? Duin weiß die Frage des Ritters. Er wird antworten. Der Ritter frage. Weiß der Mönch Duin von dem Fürsten Hoshoi, dem Großherzigen, der vor 40 Jahren in seiner Halle ermordet wurde? Der Mönch weiß. Weiß der Mönch von dem Samurai Duin, der vor 40 Jahren als Blumennarr auf Hoshoi Feste tanzte? Der Mönch weiß. Weiß der Mönch von ihm? So sage der Mönch seine Tat. Der Fürst Hoshoi, der Großherzige, kränkte den Samurai Duin mit verächtlichen Worten. Darum erdolchte der Samurai Duin den Fürsten Hoshoi und floh. Weiß der Mönch Duin, was aus den Gesellen der Tat geworden ist, die dem Samurai Duin halfen, den Fürsten zu morden? Der Mönch erfuhr davon nicht. Der Mord hat die Mörder alle gefunden. Nur einen sucht der Ritter Akizuka, Hoshois Vasall, seit 40 Jahren. Der eine ist der Samurai Duin. Du wirst den Samurai Duin nicht finden, denn er wohnt im Hause der Vergangenheit, wohin kein Weg führt. Dennoch glaube ich, dass ich den Samurai gefunden habe, wenn auch nach 40 Jahren. Hast den Samurai 40 Jahre lang gesucht und findest doch nur den Mönch. Akizukas Frage: Steht der Mönch für den Samurai ein? Der Mönch steht ein. Ich habe mein Schwert zur Hand. Hast du deine Hacke fest? Ich habe sie. Aber sie stößt nicht gegen dich, sondern sie neigt sich vor dir, dein Recht anerkennend, und bittet dich um ein kleines, das du aus Güte gewähren magst. Was ist die Bitte? Schenke der Hacke den Arm, der sie führt, noch wenige Tage. Ich lasse ihr 4 Tage Frist. Dank, Ritter Akizuka. Ich will zu deiner Hacke singen, o Mönch Duin. Vierzig Jahre, da ich ihn habe, dir ein Korb von Blumen. Warum brichst du den Sang ab, du Akizuka? Ein Stern. Wo? Über deinem Haupt. Das ist der Himmel. Er grüßt meine Hacke. Er ist wahrhaftig. Der Tag schaut in die Höhle des Mönchs. Nach 40 Jahren, O Ritter Akizuka. Immer größer. Jedem Hackenschlag flutet mehr Licht nach. Welch eine Gnade der Götter für einen verruchten Fürstenmörder. Nach 40 Jahren. Oh, Rächer Akizuka. Der Berg bricht wie Brosamen. Ein Fenster schon. Es muss zur Türe werden. Dann ruht die Hacke. Hilf mir mit deinem Schwert nach, damit wir fertig werden, ehe mein Anblick dich rührt. Denn ich will nicht, dass die Rache für Hoshoi verabsäumt wird. Nun, trotz deines grauen Haares, und auch meines ist grau, bin ich ungeduldig wohl mehr als du. So will ich helfen, mit meinem Schwert. Zu holen. Der Hacke ist getan. ich knie hier, o Akizuka, mit entblößtem Halse. Und Doin, der Mönch, grüßt das Schwert. Das Schwert, o Mönch Doin, neigt sich vor dir, beugt sich vor dir, zerbricht am Boden des Granitberges vor dir. Ich wollte gern sterben, o Akizuka. Nach diesen 40, Er spricht nicht fertig, denn ohne Schwert ist der Wunsch ihm erfüllt. Dies ist ein Held, und der Weg durch den Granitberg ist die Schlacht, die er gewann. Empfange meinen Abschiedsgruß, Leichnam des siegreichen Doin. Ich aber will hingehen und sehen, ob man irgendwo mich braucht, und eine Hacke. Denn dieser Waffe, die des Menschen schont und den Granitberg besiegt, verschwöre ich hier meine Arme, meine Hände und mein Herz. Wir haben einen neuen Weg. Weites Land ist aufgegangen. Grüße die Welt, kleines Fukugawa. Und dies ist das Ende des Hörspiels von dem Mönch Doin und seiner Hacke. Der Narr mit der Hacke von Eduard Reinacher. Musik Hans Ebert. Spielleitung Ernst Hart. Personen: Mönch Doin, Kurt Erhardt. Schulze Inuichi, Otto Blumenthal. Ritter Akizuka, Albert Oettershagen. Stimme des Traumgeistes, Rudolf Ried. Stimme des Fürsten Hoshoji, Richard Weimar. außerdem Lastträger, Bauern, Weiber und Kinder.